Guten Abend. Hier ist der Londoner Rundfunk. Sie hören Nachrichten. Sir Winston Churchill ist heute verstorben. In der von dem Arzt und langjährigen Freund Churchills, Lord Morren, unterzeichneten amtlichen Bekanntmachung heißt es, heute am Sonntag, den 24. Januar, kurz nach 8 Uhr morgens, entschlief Sir Winston Churchill in seiner Wohnung in London. Lady Churchill, die drei überlebenden Kinder und andere Familienmitglieder waren bei ihm, als er starb. Im Hause Churchills wurde erklärt, er sei friedlich und ohne Schmerzen entschlafen. Lord Morren wurde heute früh zu Sir Winston Churchill gerufen und blieb eine Dreiviertelstunde dort. Das Sterbezimmer liegt im Parterre auf der Rückseite des Hauses, von dem aus man den Garten überblickt. Vor dem Haus hatte sich eine Gruppe von Menschen versammelt, die im Regen wartete. Sir Winston Churchill war vor 10 Tagen erkrankt, 6 Wochen nach seinem 90. Geburtstag. Das erste Anzeichen dafür, dass sein Zustand ernst war, ergab sich aus der Bekanntmachung, dass sich im Kreislaufsystem eine Störung entwickelt habe und dass er einen Schlaganfall erlitten hatte. Churchill verfiel in einen tiefen Schlaf und hatte keine Schmerzen. Die vielen ärztlichen Berichte, die in den folgenden Tagen von Lord Morren veröffentlicht wurden, waren beunruhigend. Aus ihnen ging klar hervor, dass Sir Winston Churchill allmählich schwächer wurde, bis heute Morgen der Tod eintrat. Auf Wunsch Königin Elisabeths wird die sterbliche Hülle Sir Winston Churchills 3 Tage lang in der Westminster-Halle, einem Teil des Parlamentsgebäudes, feierlich aufgebracht werden. Am kommenden Sonnabend wird in der St. Pauls-Kathedrale ein Gedenkgottesdienst stattfinden, an dem die Königin und eine große Trauergemeinde teilnehmen wird, darunter Präsidenten, Ministerpräsidenten und Regierungsvertreter aus allen Teilen der Welt. Unser politischer Korrespondent sagt, Sir Winston Churchill ist der erste britische Staatsmann, dessen Andenken dadurch geehrt wird, dass der Monarch persönlich an den Beisetzungsfeierlichkeiten teilnimmt. Im Gedenkgottesdienst geht eine feierliche Prozession von der Westminster-Halle zur St. Pauls-Kathedrale voraus. Nach dem Gottesdienst in der Kathedrale wird der Sarg zur Beisetzung nach einem Friedhof in der Nähe des Schlosses Blenheim in der Grafschaft Oxfordshire gebracht, dem Stammsitz der Familie Churchill, wo Sir Winston Churchill geboren wurde. In der Auslandsdienst der BBC wird die Beisetzungsfeierlichkeiten in Sondersendungen direkt übertragen. Der deutschsprachige Dienst wird am kommenden Sonnabend von 10.30 Uhr bis 14.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit über die Beisetzungsfeierlichkeiten eine Sondersendung bringen. Die Wellenlängen, über die diese Sendung zu hören ist, werden später bekannt gegeben werden. In ganz Großbritannien, in den Commonwealth-Ländern und in vielen anderen Staaten sind die Fahnen heute auf Halbmast gesetzt. Die Königin übersandte Lady Churchill eine Botschaft, in der es heißt, die Nachricht von dem Hinscheiden Churchills habe ihr und dem Herzog von Edinburgh unermesslichen Schmerz bereitet. In der Botschaft der Königin heißt es weiter, die Tatsache, dass Großbritannien und das Commonwealth die größte Gefahr, von der sie je bedroht waren, überstanden haben, sicher in der Führung Sir Winston Churchills, seinem Weitblick und seinem unbeirrten Mut ein ewiges Gedenken. Die ganze Welt ist durch den Verlust dieses vielseitigen Genies ärmer geworden. Premierminister Wilson sagte in einer Erklärung, die an seinem Amtssitz veröffentlicht wurde, Sir Winston Churchill wird in der ganzen Welt von allen betrauert werden, die ihm so viel verdanken. Er hat Geschichte gemacht und man wird seine Gedenken, solange man im Buch der Geschichte liest. Führende Persönlichkeiten in allen Teilen des Commonwealths haben ihrer Trauer über den Tod von Sir Winston Churchill Ausdruck gegeben. Präsident Johnson, der sich mit einer schweren Erkältung im Krankenhaus befindet, bezeichnete Sir Winston Churchill als eine historische Gestalt. Johnson sagte, Sir Winston Churchills Taten und Worte werden niemals sterben. Als in der Welt Dunkelheit herrschte und es nur geringe Hoffnungen in den Herzen der Menschen gab, hat uns eine gütige Vorsehung Sir Winston Churchill gegeben. Solange Menschen von dieser Zeit schrecklicher Gefahr und von den Männern sprechen werden, die den Sieg errungen haben, wird der Name Churchill lebendig bleiben. Wegen der Krankheit Präsident Johnsons ist es ungewiss, ob er zu den Beisetzungsfeierlichkeiten nach London kommen wird. Aus ganz Europa trafen Würdigungen zu Winston Churchills ein. Präsident de Gaulle erklärte, die Führung Sir Winston Churchills bei der Leitung der großen Anstrengung Großbritanniens während des Krieges hat sehr viel zur Rettung des französischen Volkes beigetragen. In jenem großen Drama war Sir Winston Churchill die überragende Größe. Bundespräsident Dr. Lübcke erklärte, die hervorragenden Verdienste dieses großen Staatsmannes, die er sich um sein eigenes Land, um Europa und um die ganze freie Welt erworben hat, werden unvergessen bleiben. Bundeskanzler Professor Erhard erklärte, die Dienste, die Sir Winston Churchill der freien Welt geleistet hat, sichern ihm einen hervorragenden Platz in der Geschichte. Altbundeskanzler Dr. Adenauer sagte, Sir Winston Churchill war das Symbol des Freiheitswillens des englischen Volkes und aller freien Völker der Welt. Dr. Adenauer sagte, er werde niemals den Edelmut Sir Winston Churchills vergessen, mit dem er nach dem Krieg die Bundesrepublik dem Kreis der freien Völker zuführte. Der regierende Bürgermeister von Berlin, Brandt, zollte Sir Winston Churchill, insbesondere wegen seiner Politik der Versöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg, Tribut. Er sagte, es ist weitgehend Sir Winston Churchill zu verdanken, dass die Bundesrepublik in der Völkerfamilie der freien Welt ihren Platz eingenommen hat. Auch viele andere deutsche Staatsmänner zollten Churchill Tribut. Darunter der Vorsitzende der FDP, Dr. Mende, und andere führende politische Persönlichkeiten. In Wien sagte der österreichische Bundespräsident Dr. Scherf, Churchill hatte den Mut, sein Land in einer fast hoffnungslosen Situation zum Kampf für die Freiheit der Nationen Europas aufzurufen. Königin Juliana der Niederlande sagte in ihrer Botschaft, immer da werden wir dankbar des unsterblichen Namens Sir Winston Churchill gedenken. Sein Name ist mit unserer Freiheit verknüpft. Eine ähnliche Botschaft sandte der norwegische Ministerpräsident. Der italienische Staatspräsident Saragat sagte, Sir Winston Churchill hat mehr als irgendein anderer dazu beigetragen, die Menschheit vor der Tyrannei zu retten. Seines Namens wird man sich, solange es auf der Erde freie Menschen gibt, mit Dankbarkeit erinnern. Der Papst bezeichnete in einer telegrafischen Botschaft Sir Winston Churchill als einen großen Staatsmann und einen unermüdlichen Vorkämpfer für Freiheit, Unabhängigkeit und Frieden. Der sowjetische Ministerpräsident Kosygin sagte, die Sowjetunion gedenkt der unermüdlichen Anstrengungen Sir Winston Churchills während des Krieges gegen das nationalsozialistische Deutschland. Der jugoslawische Staatspräsident Tito sagte, er glaube, die Bevölkerung der Länder, die gegen das nationalsozialistische Deutschland gekämpft haben, werden stets voll Dankbarkeit des Kampfgeistes von Sir Winston Churchill gedenken und seines großen Beitrages zum Sieg. Sir Winston Churchill, der allgemein als der größte Engländer seiner Zeit, als einer der größten Staatsmänner der Welt galt, war 65 Jahre alt, als er nach vielen erlebnisreichen Jahren politischen Wirkens die Führung der Regierung übernahm. Damit wurde ein sehnlicher Wunsch des Volkes erfüllt. Churchill wurde Premierminister im Mai 1940, als Hitlers Armeen Westeuropa überrannten und England eine Invasion drohte. 5 Jahre lang verkörperte Churchill die Freiheitsliebe des Engländers und den Willen zum Widerstand gegen alle Tyrannei. Sein V-Zeichen, seine Zigarren, seine verwegen aussehenden Hüte, all das war symbolisch für seine ganze Persönlichkeit. Und mit seinem Mut und seinem ganzen Verhalten wirkte er anfeuernd auf alle innerhalb und außerhalb Englands, die sich den Nationalsozialisten nicht beugen wollten. Nach dem Kriege setzte sich Churchill für einen Zusammenschluss der englisch sprechenden Völker zum Schutz vor dem sowjetischen Expansionsdrang ein, eine Idee, mit der er die Bildung der NATO gewissermaßen vorausnahm. Er wies den Weg zu einer Europäischen Union, basierend auf einer Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich. Churchill, der Soldat, Autor, Politiker, Redner und Maler, wurde in der ganzen Welt geehrt. Für seine Bücher wurde ihm der Nobelpreis für Literatur verliehen. Die Königin ernannte ihn zum Ritter des Hosenbandordens. Und die USA machten ihn zum Ehrenbürger, eine einmalige Auszeichnung. Mit dem Tode Sir Winston Churchills ist eine Epoche zu Ende gegangen. Millionen in aller Welt betrauern den Verlust. Hier ist der Londoner Rundfunk. Und hier noch eine Zusammenfassung der übrigen Nachrichten. Präsident Johnson befindet sich mit einer schweren Erkältung im Krankenhaus. Bei der ärztlichen Behandlung sind gute Fortschritte zu verzeichnen. Der Sekretär des Präsidenten sagte vor Journalisten, der Präsident mache gute Fortschritte. Der neue britische Außenminister Michael Stewart erklärte, er hoffe, die britische Außenpolitik darauf auszurichten, dass sich Großbritannien, ebenso sehr wie alle anderen Staaten, bemüht, einer Verbreitung von Atomwaffen Einhalt zu gebieten. Um den Frieden sicherzustellen, müsse es eine positive und konstruktive Politik geben. Der sowjetische Ministerpräsident Kosygin und der Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, Brezhnev, sind nach ihren zweitägigen Besprechungen mit dem polnischen Ministerpräsidenten und dem polnischen Parteiführer wieder nach Moskau zurückgekehrt. In Vientiane, der Verwaltungshauptstadt von Laos, ist der Flugplatz der Regierungsstreitkräfte durch eine Reihe von Explosionen schwer beschädigt worden. Mehrere Flugzeuge wurden zerstört. Verluste wurden nicht gemeldet. Die französische Regierung hat dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, Hutant, ihr Erstaunen darüber zum Ausdruck gebracht, dass Frankreich in der Liste der Länder erscheint, die mit ihren Zahlungen an die Vereinten Nationen im Rückstand sind. Die französische Regierung erklärte, sie sei nicht der Ansicht, dass Mitgliedstaaten verpflichtet seien, sich an den Kosten der Friedensoperationen der Vereinten Nationen zu beteiligen. Soweit die Nachrichten. Hier ist der Londoner Rundfunk. Anlässlich des Todes von Sir Winston Churchill fallen die Sendungen, die für heute Abend geplant waren, fort. Stattdessen wird unser Abendprogramm bis 22 Uhr Sir Winston Churchill gewidmet sein. Um 20.15 Uhr, wenn gewöhnlich unser Programm für die Sowjetzone beginnt, spricht zuerst Richard O'Rourke und danach der Chef des britischen Verteidigungsstabes, Admiral Lord Mountbatten. Ferner hören Sie in der Zeit bis 21 Uhr eine Würdigung von Sir Ian Jacob, der im Zweiten Weltkrieg ein enger Mitarbeiter Churchills war, und einen Beitrag des Historikers Alan Hodge. Um 20.55 Uhr folgt eine kurze Nachrichtensendung. Um 21 Uhr bringen wir eine dreiviertelstündige Sendung über Sir Winston Churchill mit dem Titel »Ein englisches Heldenleben«. Danach, um 21.45 Uhr, erzählt ein konservativer Unterhausabgeordneter, der während des Krieges eine Zeit lang für die persönliche Sicherheit des damaligen Premierministers Winston Churchill verantwortlich war, was er damals in Griechenland erlebt hat. Und anschließend daran folgt eine kurze Würdigung Churchills von einem anderen großen europäischen Staatsmann, Dr. Konrad Adenauer. Zum Schluss des Abendprogramms bringen wir um 21.55 Uhr noch einmal Nachrichten. Hier ist der Londoner Rundfunk. Wir melden uns in einer Minute wieder. Hier ist der Londoner Rundfunk. Es ist 20.15 Uhr. Für unsere Hörer, die vielleicht eben erst auf unser Programm eingeschaltet haben, möchte ich noch einmal wiederholen, dass aus Anlass des Hinscheidens von Sir Winston Churchill unsere für heute geplanten Sendungen wegfallen. Stattdessen bringen wir einige Würdigungen von Persönlichkeiten, die Sir Winston Churchill selbst oder bestimmte Arbeitsgebiete seines langen Lebens gut kannten. Sie hören nun zuerst Richard O'Rourke und dann Admiral Lord Mountbatten. Zunächst Richard O'Rourke. Als Königin Victoria starb, nach 64-jähriger Regierung, da konnte man in England zunächst gar nicht begreifen, was geschehen war. Denn man hatte niemals eine Zeit ohne die Königin gekannt. Dieses Gefühl eines fast unvorstellbaren Verlustes ist heute sogar noch stärker. Und nicht nur in England selbst, sondern überall in der Welt. Denn die Größe Churchills ging über alle nationalen Grenzen hinaus. In den Vereinigten Staaten wurde er kaum weniger geehrt als in seiner Heimat. Wir alle wissen, dass die Welt heute sehr viel anders aussehen würde, hätte Churchill nicht im letzten Kriege an der Spitze der britischen Regierung gestanden und solchen Mut bewiesen. Etwa in der Zeit, in der ich im Jahre 1900 als Kadett in die britische Marine eintrat, lernte ich Sir Winston Churchill kennen. Er war damals Marineminister und mein Vater Chef der Flottenleitung. Ich traf daher von Zeit zu Zeit mit ihm zusammen, wenn ich zu Hause auf Urlaub war. Er war zu jungen Menschen außerordentlich freundlich. Und ich erinnere mich noch immer sehr deutlich an die für mich so schmeichelhafte Art, in der er mit mir sprach. Schon ein bisschen Marineoffizier war. Als er bei Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wieder Marineminister wurde, war ich auf See. Ich erinnere mich an die Aufregung, die in der Flotte der Funkspruch auslöste: Winston ist zurück. Jeder sagte, jetzt werden wir anfangen, Fortschritte zu machen. Aber das geschah erst, als Churchill Premierminister wurde. Wie Sie wissen, führten auf dem europäischen Festland mehrere Katastrophen dazu, dass Europa seit vielen Jahrhunderten seine furchtbarste Zeit durchmachte. Frankreich brach zusammen und gleichzeitig Belgien und die Niederlande. Norwegen und Dänemark wurden überrannt und die britischen Streitkräfte wurden unter den größten Schwierigkeiten nach England zurückgebracht. Zwar begingen die Nationalsozialisten den grundlegenden Irrtum, in Russland einzufallen, aber ihre Armeen konnten bis in die Vororte von Moskau vorstoßen. Damals hatten die Japaner noch nicht Pearl Harbor angegriffen und es gab noch keine Anzeigen für einen Eintritt Amerikas in den Krieg. So sahen die Dinge im Herbst 1941 aus. Zu jener Zeit konnten sich wohl wenige Menschen in anderen Ländern vorstellen, dass es je wieder eine Zeit geben würde, in der Großbritannien in der Lage sein werde, die Initiative zu ergreifen. Das galt aber nicht für Churchill. Er sah nicht nur klar die Zeit voraus, in der wir wieder zur Offensive übergehen würden, sondern er entwarf hierfür bereits Pläne. Als ich im Oktober 1941 den Flugzeugträger Elastis befähigte, berief mich der Premierminister plötzlich zur Berichterstattung nach London. Was er bei dieser Unterredung sagte, machte auf mich einen solchen Eindruck unerschütterlicher Entschlossenheit, dass ich mich bis auf den heutigen Tag an den Kern seiner Worte erinnere. Er sagte, Sie werden von Admiral Keyes die Befehlsstelle für kombinierte Operationen übernehmen und die Kommandoangriffe fortsetzen lassen, da sie für unsere Moral und die unsere Verbündeten wichtig sind. Aber Ihre Hauptaufgabe wird es sein, für die große Invasion Vorbereitungen zu treffen. Denn wenn wir nicht auf den Kontinent zurückkehren und die Deutschen zu Lande schlagen, dann werden wir den Krieg niemals gewinnen. Er fuhr fort. All die anderen Befehlsstellen in England arbeiten für die Defensive. Ihre Aufgabe wird es sein, nur für die Offensive zu arbeiten. Den Angriffsgeist wiederherzustellen, die richtigen Methoden zu entwerfen, die richtige Ausrüstung zu finden und die Landungsfahrzeuge, die man brauchen wird. Sie werden Ausbildungsstellen einrichten, in denen die drei Waffengattungen einheitlich ausgebildet werden können. Und sie werden die Stützpunkte organisieren, von denen aus die große Operation beginnen kann. Wir werden England von einer Bastion gegen eine Nazi-Invasion in ein Sprungbrett verwandeln für unsere eigene Invasion. Danach sollte ich noch oft mit ihm zu tun haben, nicht nur während meiner Zeit als Chef der kombinierten Operationen, für die wir ihm als Verteidigungsminister direkt verantwortlich waren, sondern auch später, als ich in Südostasien den Oberbefehl führte. Niemals habe ich bemerkt, dass der Angriffsgeist auch nur im geringsten nachließ, von dem er beseelt war. Und durch sein Beispiel förderte er uns alle an. Er hatte ständige neue anspornende Ideen, die allerdings keineswegs alle praktisch durchführbar waren und nicht alle konnten gleichzeitig verwirklicht werden. Auch hatte er immer ein offenes, verständnisvolles Ohr für neue und noch nicht ausprobierte Vorschläge anderer. Dieser große Mann beeinflusste uns alle, klar zu denken, damit wir von den Vorschlägen, die er machte, den besten durchführen konnten. Aber zu allen Zeiten war er vor allem ein dynamischer und mitreißender Führerpersönlichkeit. Und es ist unmöglich, die Rolle zu überschätzen, die er bei der Erringung des Sieges gespielt hat und die Dankbarkeit, die wir alle ihm schulden. Wir alle, die wir mit ihm gearbeitet haben, werden spüren, was wir an ihm verloren haben. Und weniger, mehr als ich. Zum Tode von Sir Winston Churchill sprach der Chef des britischen Verteidigungsstabs, Admiral Lord Mountbatten, der während des Zweiten Weltkriegs Befehlshaber der kombinierten Operationen und später oberster alliierter Befehlshaber in Südostasien war. Nach dem Kriege war Lord Mountbatten der letzte britische Vizekönig in Indien. Und jetzt bringen wir Worte von Altbundeskanzler Dr. Adenauer zum Tode Churchills. Der Tod Sir Winston Churchills ist für das englische Volk ein sehr großer und schwerer Verlust. Er ist aber auch ein solcher Verlust für die ganze freie Welt und insbesondere auch für das deutsche Volk. Immer wieder hat Churchill während seiner politischen Tätigkeit nach dem Kriege betont, wie notwendig es sei, Europa zu schaffen. Er hat das zum ersten Mal ausgesprochen in Zürich im Jahre 1946. Ich bin ihm in einer deutschen Delegation zuerst begegnet auf der Europakonferenz im Haag im Jahre 1948. Churchill hat dort uns Deutsche in sehr freundlicher, ja liebenswürdiger und aufgeschlossener Weise begrüßt. Auch in der Folge, den folgenden Jahren, in dem ich wiederholt mit ihm zusammengetroffen bin, war er von der gleichen Freundlichkeit beseelt gegenüber dem deutschen Volke und auch gegenüber meiner Person. Ich habe ihn zuletzt gesprochen im Frühjahr 1958 an der Riviera in einer großen, ganz freundschaftlichen und internen Besprechung die sich wohl über alle damals schwebenden Probleme in der Welt erstreckte. Seine Arbeit, seine Person ist in der Geschichte unserer Zeit nicht fortzudenken. Lady Churchill und der Familie des Heimgegangenen grüßen wir in dieser Stunde in Ehrfurcht und Teilnahme. Ich tue das für das deutsche Volk. Ich darf es aber auch tun für meine Person, weil ich während der ganzen Jahre hindurch von Sir Winston Churchill nur Freundlichkeit und Liebenswürdigkeit empfangen habe. Wir brachten Worte Dr. Adenauers zum Tode Churchills.